Wien 2, Tempelgasse 5. Man hat die Kindheit wie einen Kübel über den Kopf gestülpt und es rinnt einem alles pausenlos herunter. Von Gerti Kohut. Mein Vater stammt aus einer gehobenen jüdischen Proletarierfamilie. Gehoben, weil mein Vater und meine Tante eine ziemlich gute Bildung sozialdemokratischer Prägung hatten. Das war ihr Milieu. Es ging sehr politisch zu. Sie setzten sich mit vielen Fragen auseinander und waren weltoffen, sogenannte Freidenker. Meine Tante war Schneiderin, fast Modellschneiderin. Sie war mit einem Nichtjuden befreundet. Die haben leider nicht geheiratet, sonst wäre sie vielleicht auch der Vernichtung entronnen. Ihr Freund ist dann wegen der Rassenschande der Freundschaft mit ihr in die Strafkompanie gekommen. Meine Großmutter war eine richtige, alte, religiöse, liebe Jüdin, die als Bedienerin bei der Krankenkasse gearbeitet hat. Nachher hat sie auch als Hausgehilfin oder Köchin bei der Familie Löwenstein gearbeitet. Er war Arzt, er hat sehr vornehm ausgesehen. Die Frau war reizend. Ich war dort sehr viel, wenn meine Großmutter dort gearbeitet hat. Die Familie Löwenstein ist ziemlich spät nach Theresienstadt geschickt worden und dort umgekommen. Meine Großmutter und meine Tante haben in der Pernersdorfer Gasse im 10. Bezirk gewohnt, in einer Zimmer-Küche-Wohnung, die für damalige Begriffe recht hübsch war. Sie sind aber in der Reichspogromnacht hinausgeschmissen worden und in ein Kellerloch verfrachtet worden. Dann sind sie in die Sammelwohnung in die Berggasse gekommen und im November 1941 nach Kielce deportiert worden. Sie haben sehr viel geschrieben. Als wir ab dem Mai 1942 keine Post mehr bekommen haben, war es uns klar, was mit der Großmutter und der Tante passiert ist. Sie haben ja auch schon vorher geschrieben, wie schlecht es ihnen geht. Die Nazis haben damals die Ressourcen nicht mehr gehabt, die Briefe zu zensurieren. Es hat mich sehr belastet, dass meine Tante auf einer Karte aus Kielce angesprochen hat, dass ich nicht schreibe. Aber hauptsächlich war sie böse auf meinen Vater, weil er für ihr Gefühl zu wenig geschrieben hat. Ich war damals ein Kind. Das kann man keinem Menschen sagen, wie furchtbar das schlechte Gewissen ist, wenn man daran denkt. Es ist automatisch, dass man sagt, hätte ich mehr getan. Ich habe sicher nicht daran geglaubt, dass sie nicht überleben. Aber damals wusste ich auch noch nicht, dass andere nicht überlebt haben. Mein Vater hat zwar schwer gearbeitet und viel gearbeitet, aber das spielt ja für Menschen, die in einem Lager sind, keine Rolle. Die glauben, es ist das Seil zu den Angehörigen gerissen. Man muss sich ihre Situation vorstellen. Seit Mai 1942 fehlte jede Nachricht von ihnen.